In den Bezirken Nord Fanghe und Yanggang fanden Massenkundgebungen dafür statt, den Beschluss des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas konsequent durchzusetzen und im 200-Tage-Kampf ehrenvolle Sieger zu werden. Daran nahmen teil Funktionäre, werktätige Jugendliche und Studenten aus den regionalen Partei-, Markt- und Wirtschaftsorganen, Massenorganisationen, Werken, Betrieben, Landwirtschaftsbetrieben, Hochschulen und weiteren. Auf den Veranstaltungen riefen die Referenten und Redner dazu auf, nach dem kämpferischen Appell der großen Partei die Priorität der selbstständigen Entwicklung als Schwert des Sieges im Auge zu behalten und in der Stimmung und dem Geist, den 70-Tage-Kampf der Treue siegreich beendet zu haben, im 200-Tage-Kampf wiederum den Sieg zu erringen.